In der TVRK sind jüngst die Quellwasser Massignon und TV-Bong zum Naturdenkmal bestimmt worden. Das Quellwasser Massignon, das im August 2013 von den Erbauern des Skigeländes Massignon entdeckt wurde, schmeckt gut und ist wirkungsvoll für die Gesundheit und ein langes Leben. Insbesondere ist es gut für die Linderung der Herzinsuffizienz und der Verdauungsstörung und die Erquickung. Auch das heilkräftige Quellwasser Tefabong, das im Jahr 1974 ausfindig gemacht wurde, trägt zum Gesundheitsschutz bei. Zurzeit werden die Quellwasser für das Leben und die Gesundheitsförderung der Bevölkerung viel verwendet.